In finstrer Nacht der Tunnel weilt, der Eisenbahn entronnen, keine Seele heil. Und sie nur mal gesucht hat. Ja, das war witzig. Und da hat sie ja gleich. Ja, da hat sie ja gleich erstmal dieses Steve beschuldigt. Ja, das fand sie ja so schön. Ja, also. Davon hast du mir nie was erzählt. Und Steve, also wirklich. Du weißt, dass ich in dieser Beziehung etwas altmodisch bin. Ja, ja. Naja, wollen wir uns nicht streiten? Wollen wir mal erzählen, was wir so in Warschau zu tun haben, ne? Was wollen Sie denn in Warschau? Ich bin aus rein geschäftlichen Gründen in Warschau. Das heißt, wir verbinden uns natürlich mit unseren Ferien. Ja, natürlich. Sonst würde ich ja nicht mitfahren. Ja, ja. Also, ich habe nichts Geschäftliches vor in Warschau. Ich möchte nur mal ein bisschen entspannen. Ich hatte so viel Arbeit in den letzten Wochen. Also, was arbeiten Sie denn, Roger? Es war übrigens richtig schwer, meine Frau Eliza zur Reise zu bewegen. Ja, ja, sag Ihnen das doch nicht. Nein. Sie ist nämlich so schrecklich abergläubisch. Die Reise geht da durch Transsilvanien. Ich meine, das heißt jetzt natürlich nicht mehr Transsilvanien, aber früher war das Land da Transsilvanien. Ja, und da soll es einen 16 Kilometer langen Tunnel durch den Kwanza-Berg gehen. 16 Kilometer? Herrlich! Da muss ich gleich meine Sonnenbrille aufsetzen. Wie? Was sag ich denn da? Der Tunnel ist ja immer dunkel. Entschuldigung. Natürlich, sicher. Hoffentlich machen die auch Licht an, dann dunkel fürchterlich. Ihre Frage, Herr Lionel. Ich bin Verwaltungsinspektor. Sehr schöner Beruf. Und was sind Sie? Computerfachmann. Ja, nur redet doch nicht immer über das Technische. Schaut doch mal raus. Wir fahren schon in die Landschaft. Ja, Deutschland ist ja noch am schönsten, nicht wahr? Ja. Wir sind gar nicht mehr in Deutschland, Liebling. Wir sind schon. Nicht mehr in Deutschland? Nicht so mehr in Deutschland? Nein? Da sind wir aber ganz schön schnell gefahren. Ja, das erinnert mich so an den Hut, als von der Mathelehrerin aus dem Fenster geflogen ist. Immer aus dem Fenster. Oh, immer dieses Weibergeschwätz. Weibergeschwätz? Naja, also Catherine, dein Umgang, der war ja noch nie der Beste. Da muss ich selbst lachen. Ja, Roger, das kann ich Ihnen nicht verdenken, dass Sie nie der Beste waren. Wie? Lassen Sie uns jetzt nicht streiten. Lassen Sie uns die Aussicht genießen. Meine Dingsbums hatte schon ganz leicht. Dingsbums? Was erlaubst du dir eigentlich? Also, aber streitet doch nicht immer gleich. Die Fahrkarten, bitte! Was? Die Fahrkarten. Ach so, die Fahrkarten. Ja, sicher, sicher. Behalte ich sie gleich. Da sind sie. Bitte! Sag mal, hattest du sie nicht, Catherine? Ja, warte mal, ich hab sie eingesteckt hier. Wenn Sie sich vielleicht noch ein bisschen beeilen wollen. Ja, hier, zwei von uns. Ja, bitte. Wir befinden uns übrigens schon in Polen, ja. Oh, kommen wir denn bald nach Transsilvanien? Was ist denn das? Ah, ein Weibergeschwätz. Buh. Unfreundlich, aber er ist wohl im Stress, nicht wahr? Das kann man ihm nicht verdenken. Das kann man ihm nicht verdenken. Naja, mir ist sowieso so kalt hier. Ich sehe einen Tunnel. Im Tunnel, da wird's noch viel kälter. Oh, Sie machen meine Frau an. Seht mal, da vorne kommt ein Bär. Das ist aber nicht. Wir fahren darüber. Oh, habe ich gar nicht gesehen. Sind's nicht die Schienen? Ja, ja, ich sehe es. Ach, ich bin beruhigt. Ich habe gedacht, wir fahren jetzt schon den 16 Kilometer langen Tunnel lang. Das kommt noch, das kommt noch. Ach, wie nett von Ihnen. Ja. Herr Svensson, wie war das denn eigentlich mit Transylvanien? Da waren doch Dracula und was weiß ich noch alles. Ja, ja, Dracula, Frankenstein. Alles in Transylvanien? Oh, fein. Meine Nerven. Na, regen Sie sich nicht auf. Das war's doch. Außerdem sind das nur blöde Geschichten. Und außerdem... Blöde Geschichten. Aus meinem Mund kommen grundsätzlich keine blöde Geschichten. Alles Altweibergeschwätz. Oh. Altweiber? Also dein Umgang, Kathrin. Wer hat meine Brille von der Nase gehauen? Ich nicht. War das vielleicht ein unsichtbarer Dracula? Also nun geht's aber zu weit. Finde ich ja toll, Eliza, dass du nicht so... Eliza! Da unten. Ohnmächtig. Ach je, Eliza. Eliza! Alte Schulfreundin, Eliza. Ihr geht's anscheinend schon wieder besser. Besser? Aber, was ist denn mit dir, Eliza? Was ist denn mit Ihnen? Die Strapazen. Na, beruhigen Sie sich. Setzen Sie sich mal hin. Ich habe ein Aspirin für Sie. Hier ist die Pillendose. Wer hat sie mir aus der Hand gehauen? Vielleicht war das ein unsichtbarer Dracula? Nun reicht's aber, sie ist schon wieder ohnmächtig geworden. Das hast du davon, von deinem blöden Geschwätz, Kathrin. Aber ich... Eliza. Jetzt hält man dich die Pillendose auf! Ach ja. Brauch kein Aspirin, bin ja nicht krank. Naja, war ja nur eine Hilfe, die ich Ihnen anbieten wollte. Möchtest du vielleicht ein Bonbon zum Lutschen haben? Verdammt, jetzt ist mir die Dose runtergefallen. War das vielleicht ein Durchsichtkopf? Na, jetzt reicht's aber. Jetzt reicht's aber nicht. Halt doch mal dein Mund. Ich bin sehr enttäuscht. Ich Da will er Kenntnisse haben. Du wärst Verwaltungsinspektor. Verwaltungsinspektor, bitte schon. Da ist was ganz Langes wartet. Oh, fein. Dann fahren wir jetzt in den Tunnel. Nein. Das höchstens so Loch nach oben. Ach so, ja. Weit. Ich dachte schon, das wäre 16 Kilometer lang Tunnel. Das ist er doch auch. Aber Catherine, geh doch nicht gleich durch. Finden Sie nicht auch, Herr Svensson, dass wir irgendwie langsamer werden? Ach was, wir dürften gerade erst 5 Kilometer im Tunnel drin sein. Finden Sie nicht auch, Herr Svensson, dass wir mal langsamer werden? Hä, was? Leider findest du nicht auch, dass wir immer langsamer werden? Sag mal, findet ihr nicht auch, dass wir immer langsamer werden? Komisch, wir werden immer langsamer. Ich muss mal irgendwie nachfragen. Ich informiere Sie jedenfalls über das Geschehen. Bonjour, ich wollte fragen, finden Sie nicht auch, dass wir immer langsamer werden? Raus! Sehr guter Leiser, wir brauchen uns wirklich nicht gestürzt werden. 10 Stundenkilometer vielleicht noch. Hallo, da bin ich wieder. Wir stehen jetzt. Ich muss Sie leider darum bitten, sich sich ganz ruhig zu verhalten. Schnell, spring aus dem Fenster! Hilfe! Nein, nein. Ich muss aus dem Fenster springen. In den dunklen Tunnel. In den dunklen, dunklen Tunnel! Ja, ja! Würde ich auch nicht machen. Feuer! Polizei! Feuerwehr! Was ist denn jetzt los? Da dreht einer durch! Ach so, nee. Lass ihn auch mal, wenn er will. Richtig. Ach ja, ich muss die anderen ja auch noch mal. Bleiben Sie alle auf Ihren Plätzen sitzen. Verhalten Sie sich ganz ruhig. Ja, Notbremse brauchen Sie nicht zu ziehen. Wir stehen ja sowieso. Klug. Sehr klug. Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Jetzt ist sie in Ohnmacht gefallen. Hör auf! Bitte! Ist das immer noch der Durchgedrehte? Deine Rauschbind! Lass uns was zum Fenster steigen. Ja, sehr schön. Ja, lass mich auch auf, Catherine! Ja. Wach auf! Hä? Wo war ich? Weg. Du hast da unten fast den Boden gesäubert. Ja, sowas kann dir nicht passieren. Ich bin doch nicht unten. Bruder, Catherine, wir steigen jetzt raus. Liebling Eliza, wir wollen aussteigen. Aussteigen? Ich denke, ihr kann das nicht passieren. Eliza. Wenn das meine Frau will, die geht sogar mit einem Geist Hand in Hand. Pech gehabt. Also lass uns aus dem Fenster steigen. Hey, hink mir mal ein Kästchen runter. Danke. Komm, wir gehen raus. Dann habe ich viel Steine drin. Komm, Eliza, komm. Ja. Da bin ich. Oh, hat er aber viele Luftschächte. Und da hinten, da wird's ganz dunkel. Ui. Man hört gar nicht, was jetzt im Zug los ist. Ui. Lass uns mal ein bisschen losgehen. Ja, sehr gut, bitte. Catherine war wieder auf. Hä? Ach so, ja. Wo sind wir jetzt eigentlich? Im Tunnel. Hör auf! Da falle ich nicht drauf rein! Also, die hat Temperament. Ja, hübsch, ne? Aber wir sind trotzdem im Tunnel. Schauen Sie sich doch mal um. Hä? Ich seh dich. Ach doch, ja. Langsam kann ich mich an die Dunkelheit gewöhnen. Wir sind ja im Tunnel! Yeah. aber nicht verzagen. Leise fragen. Das ist doch gar nicht so schlimm. Ich hab eben so ein Piepen gehört. So wie technisches Piepen. Nein, aber das wird schon nicht sein. Ich kenne mich mit Computern aus. Die machen nie was Schlimmes. Haben Sie eigentlich schon mal daran gedacht, dass... Das wollte ich sagen. Ja, was denn? Dass das vielleicht gar kein Zufall war, dass wir hier mit dem Zug hineingefahren sind. Das wäre gut, denn jetzt sind wir nicht mehr im Zug. Und falls da jemand etwas machen wollte, dann würde er meinen, dass wir im Zug bleiben sollten. Vielleicht steckt der Schaffner ja damit in der Wolle. Ja, genau, der wollte ja, dass wir drin bleiben. Trotzdem, ich glaube, das ist kein Zufall. Jedenfalls nicht auf der Jungfernfahrt. Denn sehen Sie, es liegt hier am Zug und nicht an der Strecke hier. Wo ist der eigentlich? Wo ist der Zug? Ja, wir haben den Luftschacht, den fünften links und dann sind wir weiter nach rechts gegangen und... Was, so kompliziert? Das ist überhaupt gar kein richtiger Tunnel, das ist ja eine Falle! Hör auf! Was war das? Vielleicht nur das Echo. Komisches Echo. Ich will raus! Doch jetzt nicht, John. Lukas, du musst stark sein. Wenn auch nicht mal ich das bin. Nur. Bleiben wir ganz ruhig. Überlegen wir, wie wir zurück zum Zug kommen. Das ist eine Alarmpfeife vom Zug. Es scheint sich noch einige andere Leute verirrt zu haben, dieses Pfeifen, dass man weiß, wo der Zug ist. Und wenn das doch nur eine Falle ist? Sie gehen also auch von einer Falle aus. Ja, es ist möglich. Lass uns doch in die Nähe des Piepsens gehen. Lasst uns gehen, da müsste es sein. Nein, da ist es doch. Nein, folgt mir. Nee, hier sind wir nicht richtig. Wir sind in einer anderen Grotte. Ist ja toll. Das Echo macht mir Angst. Ja. Ach ja. Lass uns sofort zum Rückzug blasen. Ja, aber ich weiß nicht mehr, woher wir gekommen sind. Hier ist es ja absolut dunkel. Aber wir müssten von da gekommen sein. Da kann doch in der Wand. Nicht mich anhauen. Ja. Ich schließe keine Wand, nicht? Na, Entschuldigung. Suchen wir jetzt den Ausgang. Alle Mann, irgendwo muss er doch sein. Ich suche auch. Ja, such du mal. Hört ihr mich noch? Hilfe, wo bist du alleine? Ich scheine in noch einer Grotte zu sein. Aber da hinten, da leuchtet etwas. Hallo. Aber er, das... Wo bist du? Wo bist du, Catherine? Ja, ich sehe dich. Ha, komm mit. Es kam von da. Oh, Entschuldigung. Hallo, Catherine. Catherine. Ja, keine Panik, bin ja schon da. Lass uns sofort zur Grotte gehen. Da muss keine Panik auf der Jungfernfahrt. Na, welch blöder Spruch. Los, lass uns hin. Roger, mein Name ist Roger. Also irgendwie reicht's mir ja jetzt. Da sind sie ja. Hallo, Roger. Schau mal, da hinten leuchtet was. Aber das ist mindestens 100 Meter von uns entfernt. Und ich würde doch sagen... Ah, bin ich froh, dich wiederzusehen. Ich würde sagen, wenn was leuchtet, das ist gut. Schnell, lasst uns hin. Hey, warte auf mich, Cassie. Nein, nicht so schnell. Ich kann nicht so schnell. Alter, man ist doch kein D-Zug. Was habe ich da gesagt? Eine Taschenlampe. Dann. Sie glimmt noch etwas, die Batterie ist schon ziemlich alt. Dann war da schon jemand. Wenn du Taschenlampe da hast, dann ist da ja einer. Aber doch niemand aus dem Zug. Wer nimmt schon als Reisegepäck eine Taschenlampe mit? Feigling. Was? Feigling. Wer? Wo ist hier ein Feigling? Du, Catherine? Ho, Catherine, das hätte ich nicht von dir Ich bin doch kein Feigling, aber du. Da sind wir wieder. Hinter! Was machen wir jetzt? Wir nehmen die Taschenlampe. Das ist eine sehr gute Idee. Darauf wäre ich echt nicht gekommen. Ich ja, da sind sie mal wirklich gut, dass ich hier da bin und... An? Die war ja schon an. Jetzt ist sie aus. Oh, und ich sehe nicht mehr, wo ich sie hingelegt habe. Ey, Taschenlampe. Jetzt sind wir ganz im Dunkeln. So ein Mist. Jetzt bin ich raufgetreten. Ob sie wohl noch heil ist? Das kann ich mir nicht vorstellen. Wir können ja mal raufdrücken, vielleicht. Wo ist dieser Knopf hier? Ganz schwach. Minimal. Ach, Mann. Das war die einzige Hoffnung, mal wieder ein bisschen Licht in die Sache zu bringen. Jetzt tappen wir völlig im Dunkeln. Quatsch! Ich gehe jetzt da lang. Ob ich gegen eine Wand stoße oder nicht, das ist mir völlig egal. Ganz egal ist mir das. Irgend so eine Wand wird mich schon anstoßen. Ja. Ach, was? Ich gehe jetzt auch. Wiedersehen. Wiedersehen. Also wirklich. Wenn sowas dann wieder die Abgebäder da einhalten. Thank you. Jetzt habe ich mich doch tatsächlich verlaufen. Ich wollte nicht in der Höhle sterben, also sterbe ich in dieser. Ist ja auch ganz egal. Warum bin ich nicht bei Roger geblieben? Warum nicht? Hallo, ist da wer? Ist da wer? Bonjour. Ach, der. Guten Tag. Auch schön, dass man wieder mal einen findet. Ja, haben Sie noch andere gefunden? Ich meine, wissen Sie zufällig, wo der Zug ist? Oder wir waren zu viert. Was ist denn mit den anderen passiert? Wir sind alle aus dem Abteil rausgestiegen und haben uns alle vier in eine Höhle verlaufen. Und da haben wir uns aufgeteilt. Ja, und ich bin jetzt ihr. Sie sind ja so jetzt ihr. Ah, schön ist das. Auf jeden Fall endlich mal wieder ein lebendes Wesen. Ja, ja. Wissen Sie zufällig, wo Ihre andere Artgenossin sind? Wissen Sie zufällig, wo hier der Ausgang ist oder der Lichtschalter oder so etwas? Der fragt Lichtschalter. Ausgang. Ah, nun, lassen Sie nicht mal Ohren hängen oder so. Okay, bonjour, au revoir. Ich hätte ihn fragen sollen, aus welcher Richtung er gekommen ist. Hey, hallo. Hallo, kommen Sie doch mal wieder. Na. Doch, kommen Sie. Was wollen Sie denn wissen? Wissen Sie noch, wo der Zug liegt? Der Zug ist nicht mehr da. Was? Der Zug ist kaputt. Und Sie nicht? Ich bin raus. Wer hat den Zug denn kaputt gemacht? Ich mit Sprengstoff. Was? Wo, bleiben Sie stehen! Bandit! Mörder! Er muss wissen, wo hier der Ausgang ist. Sonst würde er den Zug ja nicht gesprengt haben. Hinterher! Kathrin? Ja? Leine? Ja? Warum mussten wir ausgerechnet Roger verlieren? Ja, war sonst vielleicht ich weg wäre, und das wäre ja nun auch nicht schön. Und ich meine, wenn Kathrin weg wäre, dann wäre ich ja ganz traurig. Nein, jetzt bin ich ganz traurig, war ich hier besser. Stimmt, ist alles nicht so schön. Warum müssen wir uns auch trennen? Wessen Idee war das eigentlich? Ich glaube, das war deine oder Rogers. Kann sein. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir beobachtet werden. Ja, das wird wohl nicht so sein. Doch, das Gefühl habe ich. Das hatte ich schon oft. Nicht wahr, Kathrin? Ja, das hat... Bei der Mathearbeit hat mich die Lehrerin doch auch beobachtet. Beim Abgucken. Ja, da habe ich das auch sofort gemerkt und habe das eingestellt. Ja, das weiß ich. Du hast immer genau gemerkt, wann du beobachtet wurdest. Ja, natürlich. So ist das. Wer sind denn Sie? Ja, ich bin der Kontrolleur. Erkennen Sie mich gar nicht mehr? Ich bin ja so froh, dass ich noch lebe. Ja, warum denn? Warum was? Der Zug ist gesprengt worden. Wie schrecklich. Ja, der und was ganze hatte man davon? Zug. Wie viele Menschen waren denn dran, drauf? 900 Passagiere. 900 und haben davon irgendwie noch welche überlebt oder so, abgesprungen oder ich meine, ja? Wir sind nicht gefahren, als es passiert ist. Jemand hat den Zug mit Dynamit gesprengt. Was? Alle 900? Alle sind tot. Nur ich nicht. War gerade zufällig draußen. Jetzt ist sie wieder. Wollte nach Wasser suchen für den Kühler. Kathrin, aber waren Sie nicht immer zu viert? Ja, mein Mann ist auch. Bei dem Zugunglück ums Leben gekommen. Und da müssen Sie aber vorsichtig sein, wenn er noch irgendwie überlebt hat. Denn der Mörder, der Bandit, der komische Typ läuft hier frei rum. Ich suche ihn. Und ich werde ihn finden. Ich werde ihn zur Schnecke machen, diesen Mörder. Machen Sie ihn lieber nicht zur Schnecke. Machen Sie zu irgendetwas, wo Sie ihn zertreten können. Und wenn Roger ihn jetzt getroffen hat? Ich glaube, dann wäre es ziemlich schlecht um deinen Roger. Denn er wollte ja schließlich jedes Leben töten. Und ich meine, wenn er Roger dann noch leben sieht, dann... Ich weiß gar nicht, was sie haben. Also, das ist doch wissen Sie zufällig, wo wir reingekommen sind? Hallo, wissen Sie, wo wir reingekommen sind? Oder ist durch die Explosion der Ausgang verschüttet? Nee, weiß gar nichts. Aber wenn wir die Schienen finden könnten, dann könnten wir die Schienen entlang gehen und zum Ausgang oder zum Eingang kommen. Wäre es nicht sinnvoll, wenn wir uns ein bisschen orientieren könnten, wo Norden und... Ruhe! Ich bin gestolpert! Entschuldigung! Über die Schienen! Über die Schienen! Sie ist über die Schienen gestolpert! Ich bin über die Schienen gestolpert! Sie ist über die Schienen gestolpert! Stolz! Stolz! Ich bleibe! Ja, früher ich hattest bleibe du auch hier. Immer so einen Spürsinn! Ich bleibe hier! Wenn Roger nicht rauskommt, komme ich auch nicht raus! Ja, ich werde auf jeden Fall jetzt gehen! Wir sollten Roger nicht allein lassen! Na, warum? Was sind Sie eigentlich für ein Mensch? Ich will überleben! Das können Sie ja immer noch. So schnell stoppt man nicht. Nee, aber wenn jetzt hier die Decke einstürzt, oder ich meine... Oder die ist ziemlich sicher, die Decke. Glaube ich zumindest. Nicht ja, wahr, will ich doch hoffen. Da läuft jemand weg. Roger! Nicht schreien! Hinterher! Hinterher! Wenn sogar die Frauen das schon sagen. Gestolpert. Mein Fuß. Wir können hier nicht zurücklassen. Mein Wir müssen Fuß. Auf ah, mein Fuß. Ah. Ich laufe hinterher. Sie beiden kümmern sich um die. Nein, kümmert euch nicht um mich. Kümmert euch nicht um mich. Rettet euer Leben. Ja, okay, das machen wir. Halt, also was auch nicht gemeint. Bleibt hier. Ich wollte nur mal sehen, was ihr da macht. Ja. Der Kontrolleur ist auch schon weg. Hey, Kontrolleur! Er ist weg. Ich höre ihn jedenfalls nicht. War das der Kontrolleur? Ich glaube, 901. Und wir? Ich würde sagen, wir verstecken uns. Sie haben recht. Aber ich glaube, da kommt er. Da ist eine Felsnische. Ich gehe rein. Wiedersehen. Nein, da will ich nicht rein. Das wirst du doch nicht. Kerstin, komm. Nein, ich gehe hier. Hier in den Felsen. Hallo. Ich bin's, Roger. Ah! Roger, Mann, haben wir Angst um dich. Hier läuft nämlich ein Mörder in der Halle rum, oder überhaupt läuft hier ein Mörder rum. Ah, ich dachte, das wäre Elijah gewesen. Der ist hier ganz in der Nähe. Los, kommt alle in die Höhle rein. Ich glaube, ich höre ihn schon wieder kommen. Sind wir hier denn sicher? Psst. Keine Angst, ich habe einen Taschenrevolver dabei. Aber ich habe keine Patronen dabei. Vielleicht als Wurfgeschoss oder so ähnlich. Wurf werfen. Irgendwo müssen sie doch sein. Wo haben sich denn meine kleinen Ratten versteckt? Naja, in dieser Höhle werden sie sicher nicht sein. Das wird sicherlich ein bisschen dumm von ihnen. Geh ich also die Pistole werfen. Gute Idee. Ich werfe die Pistole. Daneben, Mist! Ha, da sind sie schon. Bilden Sie sich bloß nicht ein, dass ich mich so einfach von Ihnen ermorden lasse. Eher werfe ich diesen Stein. Aber nicht so temperamentvoll. Nein! Nein, ich will doch hier nicht einfach abstechen. Bin doch nicht blöd. Mann, schmeiß keine Steine, er ist doch schon längst weg. Jetzt müssen wir auf jeden Fall die Steine erstmal wieder sammeln. Sonst haben wir keine Wurfgeschosse, wenn er zurückkommt. Ja, lass uns die Steine sammeln. Und wenn er doch zurückkommt? Dann mache ich ihn zum Wurm. Wir hatten doch eben die Schienen gefunden. Wo sind denn die jetzt wieder? Ach ja, wir sind ja in die Halle gegangen. Schnell, lass uns zu den Schienen. Ja, ich folge dir. Ich nicht, ich bleib hier sitzen. Sie dachten wohl, wenn sie zu den Schienen kommen, dass sie gleich raus sind. Nein, ich habe einen Revolver dabei. Ich glaube, endlich wieder frische Luft. Aber was nützt mir das? Ich bin ein todtrauriger Mann. Aber du bist doch mit dem Leben davon gekommen. Und Elijah? Elijah! Haben wir das sitzen lassen? Nein, Elijah. Ah, Elijah, ganze Schulerinnerungen über die Mathelehrerin. Und sie hatte noch so eine dumme Vorahnung, hattest du gesagt. Es ist einfach zu schlimm. Elijah! Ja, so, ja, Elijah! Ich bin's, ja! Herrlich! Dieser Horatio ist in die große Höhle gerannt. Und da ist der Weg verschüttet. Und ihr wisst schon. Ich kann's mir vorstellen. 902. Ach, das finde ich gar nicht so tragisch. Aber wenn du jetzt das Zeug bei der Polizei will, dann könnten wir doch zum Schluss noch denken, dass wir, ich meine, nicht so. Ja, das ist wahr. Die Toten werden sowieso nicht mehr leben. Das ist also ganz egal, ob die Polizei nun davon erfährt oder nicht. Lasst uns nach Warschau. Hey. Ja, was war das? Ich habe mir gerade nur bekommen zu verdenken, was? Aber ich meine, na, ist ja mal doch noch alles ganz jut geworden.